Hallo, liebe Studentin, hallo, lieber Student. Heute meldet sich wieder CIKOs aktuelle Information vom CIKO-Kolleg. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Freundschaft in Teil 1 und in einem Teil 2 dann mit der Bekanntschaft und der Kameradschaft. Wir beschäftigen uns wie immer in unseren aktuellen Informationen als Hörtexten mit Wortschatz, grammatikalischen Strukturen, wichtigen Verbstrukturen, Funktionsgefügen und, wenn zum Thema passend, mit Zitaten und Redewendungen zum Thema. Und nun zum Thema Freundschaft. Die Freundschaft, Plural, die Freundschaften. Bitte merken Sie sich, das Suffix schafft ist immer feminin, immer. Und nun zur Freundschaft und zum Freund. Der Freund, maskulin oder die Freundin, sind uns oft neben unserer Familie das Teuerste, was wir haben. Wir schätzen den Freund, wir schätzen die Freundschaft. Sie bedeutet uns viel, sie ist uns wichtig und wertvoll. Wer keinen Freund hat, also wer freundlos ist, das heißt ohne Freund ist, der ist arm dran. Der ist wirklich arm dran. Wir schließen mit einem Menschen Freundschaft, ohne sie aber zu fordern. Freundschaft braucht Zeit. Erst mit der Zeit kann sie sich entwickeln und entfalten. Dann sprechen wir aber von tiefer Freundschaft. Dürfen wir Freundschaft erwarten? Dürfen wir von einem Freund etwas erwarten? Das ist die Frage. Ja, wir dürfen. Wir dürfen von einem Freund etwas erwarten, nämlich Loyalität. Vom Freund dürfen wir erwarten, dass er loyal ist. Der wahre Freund ist da, wenn wir Hilfe brauchen. Dem Freund begegnen wir mit Achtung, mit Respekt, auch dann, wenn er ganz anders denkt oder ganz anders lebt. Wir respektieren ihn. Wir schätzen ihn eben als Freund. Man kann einen Freund gewinnen, wenn man vieles mit ihm teilt. Man kann den Freund aber auch verlieren, wenn man ihn verrät. Der Verrat ist der Verlust jeglicher Freundschaft und gilt deshalb als ein schlimmes Verbrechen. Die Frage an Sie als Geschichtskenner: Hat Brutus Caesar verraten? Prüfen Sie bitte Ihre Geschichtskenntnisse und beantworten Sie sich selbst diese Frage. Mit jemandem Freund sein oder werden, ist ein langer Weg, der dahin führt, dass man mit dem anderen befreundet ist und bleibt. Nun, zum Schluss, freundschaftlich verabschiede ich mich von Ihnen und verweise freundlicherweise auf Zitate zum Thema und auf Teil 2 des Themas, nämlich der Bekanntschaft und der Kameradschaft. Hier nun noch ein paar Zitate und Redewendungen zum Thema Freundschaft. Es gibt natürlich viel mehr. Aristoteles meinte, Freundschaft, das ist eine Seele in zwei Körpern. Die amerikanische Schauspielerin Katharine Hepburn sagte zum Thema Freundschaft: Wenn Liebe in Freundschaft übergeht, kann sie nicht sehr groß gewesen sein. Und der US-Präsident George Washington meinte zum Thema Freundschaft: Wahre Freundschaft ist eine sehr langsam wachsende Pflanze. Liebe Studentin, lieber Student, bei Fragen stehe ich gerne unter meiner E-Mail-Adresse bernd@ziesche.de oder unter Telegram Bernd Ziesche zur Verfügung, soweit es mir die Zeit erlaubt. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude beim Erlernen der deutschen Sprache und verabschiede mich mit Tschüss, bis zum nächsten Podcast.